Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Im wahrsten Sinne des Wortes erstmal Radio, weil wir unter uns sind bis nach 5:05 ungefähr. Dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder. Meine Frage an euch, habt ihr schon mal Wunder erlebt? Irgendetwas Übernatürliches oder irgendetwas, wo man eigentlich nur sagen kann, das ist ein Wunder, das ist nicht erklärbar mit normalen Vernunftskategorien. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Sascha. Stimmt, ne? Ja, richtig. Du klingst aber, als würdest du aus Südostafrika anrufen. Nee. So weit weg, 28 Jahre alt. Okay, ja. Ich möchte also heute zum Thema beitragen. Und zwar ist das schon, ja, gut 27 Jahre her, dass ich eine akut lymphatische Leukämie überlebt habe. Da warst du ein Jahr alt. Das ist, ja, ich bin also Oktober 71 geboren und im Februar 72 brach diese Krankheit also bei mir auf. Ja. Das kam also dadurch, dass ich also vor der Leukämie hatte ich erstmal eine doppelte Lungenentzündung. Und da hatten die Ärzte schon an dem Blutbild gesehen, dass da was nicht gestimmt hat. Mhm. Und dann kam während der Krankheit auch nochmal eine zweite doppelte Lungenentzündung dazu. Mein Gott, wie schrecklich, ein so kleines Kind. Das ist, das war so, dass ich... Also dem Tode geweiht warst, letztendlich. Zweimal sogar, ja. Mhm. Ich habe also einmal im Koma gelegen und dann das zweite Mal unter dem Sauerstoffzelt. Mhm. Das haben dir alles deine Eltern erzählt, vermutlich? Richtig. Mhm. Haben denn die Ärzte damals dich aufgegeben? Haben die gesagt, das wird nichts mit dem Fall? Ja, Fahren? Und zwar hat der Arzt gesagt, sie müssen zum Ende dieses Jahres, also das hat er zu meinem Vater gesagt, mit dem Exitus des Kindes rechnen. Also mit dem Tod. Richtig. Und nun heißt ja unsere Sendung Wunder. Ja, das ist also, dass ich also überlebt habe, das ist also mit, nach medizinischem Wissen her nicht zu erklären. Ist denn, haben deine Eltern denn irgendetwas besonders getan? Waren sie beim Geistheiler oder was ist geschehen, dass du das geschafft hast? Ja, ich habe also die herkömmlichen Behandlungsmethoden durchlaufen, also sprich Chemotherapie und ich habe also Zytostatika bekommen. Das sind also sehr starke Medikamente, die man halt bei solchen Krankheiten anwendet. Aber das sind ja so die klassischen Methoden, die ja offensichtlich erstmal gar nicht bei dir angeschlagen haben. Richtig. Was, durch was bist du denn dann geheilt worden? Kannst du das sagen? Also ich habe mich quasi selber geheilt. Das kam dadurch, dass ich also als kleines Kind, da war ich 3 Monate alt, und der Heilungsprozess, der kam überhaupt nicht, also in Gang bis dahin. Und ich habe eine Überdosis Leukämie-Tabletten genommen, eine ganze Monatsration. Mhm. Und dadurch diesen Medikamentenschock, hat sich der Heilungsprozess also beschleunigt. Quasi eine Zufälligkeit. Genau. Mhm. Also, da war, ist das Wunder der Umstand gewesen, dass du heimlich an diese Tabletten gegangen bist. Richtig. Aber da warst du, das war noch vor der akuten Erkrankung, ne? Bitte? Das war noch vor der akuten Erkrankung, wenn ich das jetzt richtig zurückrechne. Das ist, nee, das war während der... Achso, ja, das war mit den Jahreszahlen gerade ein bisschen durcheinander. Also, ja, das war während der Erkrankung. Mhm. Das war das Wunder. Wenn du das nicht zu dir genommen hättest, dieses Päckchen Tabletten, wärst du tot heute. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ja. dass ich also das ist also, sag mal, wie Kinder so sind halt, die nehmen halt in dem Alter alles im Mund und so, ne? Und ich habe halt diese Monatsration halt mir einverleibt. Bist du heute fit und gesund? Kerngesund, ja. Kerngesund. Und so soll es auch bleiben. Die Leukämie ist also komplett ausgeheilt, aber das ist also keine Garantie dafür, dass ich also wieder einen Rückfall erleiden kann. Sascha, ich danke dir für diesen Anruf. Ja. Eine kleine Aktion, die der kleine Junge damals gemacht hat. Ja. Aber mit großer Wirkung, ne? Ja. Ja. Mhm. Alles Gute. Okay. Tschüss, vielen Dank. Sascha. Tschüss. Ich kann nie Tschüss Sascha sagen. Wenn Leute anrufen, die Sascha heißen, muss ich mich mal sehr konzentrieren. Denn dieses Tschüss. Übrigens, der Grund unserer Fernsehverspätung ist Mireille Mathieu. Mireille Mathieu singt im Fernsehen. Du schaltet bitte nicht alle ein. Es ist nämlich nicht Mireille Mathieu, sondern Helen Schneider, die mittlerweile aussieht wie Mireille Mathieu. Sie singt Jazz. Nun denn. Soll sie's. Wir unterhalten uns mit Ingeborg. Und Ingeborg ist 68 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ja, ich grüße dich. Hier schön, dass du angerufen hast. Ja. Ich grüße auch. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen wunderschönen Nächte, die du mir schon bereitet hast. Und auch, die ja auch manchmal traurig sind. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, aber es ist immer jemand da, der redet so. Ich bin ja auch ganz allein mittlerweile noch. Hast du dich heute entschlossen, hier anzurufen zum Thema Wunder? Warum? Ja, mir ist das größte Wunder geschehen, das einem im Leben überhaupt begegnen kann, wenn man jemanden verloren hat, wie ich meinen Mann und meinen Zwillingsbruder und alle Lieben, und die dann wiederfindet. Wie hast du sie wiedergefunden? Und ich kann mit denen sprechen. Und zwar, ich habe das schon erzählt, deinen Mitarbeitern. Ich habe mich an den Verein gewandt, weil mein Sohn, der sagt, ich habe immer gefragt, was soll man davon halten. Die waren beim Herrn Meiser, dieser Verein, und oft im Fernsehen beim Dieter Schönherr. Was denn für ein Verein? VTF nennt er sich, Verband der Tonbandstimmenforscher. Ah, das sind die aus dem Jenseits stimmen. Ja, genau. Mit so einem habe ich auch mich mal unterhalten und der wollte mir mal einen Tonband zuschicken, hat er nie gedacht. Genau. Und ich habe einen Brief daraufhin damals geschrieben, der liegt noch hier. Ich hatte nie den Mut, den abzuschicken. Und ich habe immer gedacht, es wäre gut, wenn erstmal vielleicht einige Mitarbeiter von dir kämen und ich ihnen das hier vorspielen kann. Denn alle gehen, kann man schlecht durchs Telefon jetzt. Also, jetzt mal Butter bei die Fische, Ingeborg. Man muss gut hinhören. Nee, pass auf. Das heißt, du hörst die Stimmen deiner Lieben, die verstorben sind, auf einem Tonband. Ich kann dir alles fragen, die geben mir Antworten. Und du hast die auch parat im Moment, ein Gerät? Ja, ich habe nun jetzt die lauteren. Das ist jetzt etwas, ich habe es einem deiner Mitarbeiter vorgespielt. Ja. Und zwar sahen die hier, das sage ich jetzt mal, habe ich extra, deswegen sind Tote drin. Und die sind ja nicht tot. Mein Mann hat mir immer gesagt, wir haben keine Totenköpfe, wir leben. Was hast du denn, du wirst uns jetzt eine kleine Kostprobe geben. Was hast du denn gefragt? Auf was antworten sie? Wir haben die allererste Radioeinspielung gemacht, das sage ich jetzt mal so. Also es muss ein Geräusch gemacht werden. Irgendeins, ist egal. Moment, langsam. Was heißt Radioeinspielung? Ja, das ist so. Es läuft über Radio irgendwie. Man legt ein leeres Band in ein Tonbandgerät, macht das Radio an und sucht einen Sender, den man nicht versteht. Auf Mittelwelle oder kurze Welle? Ja, das ist egal. Russisch oder slawische Sprachen. Also wir hatten hier Französisch drin, das ist meine Freundin und ich. Ja. Die macht es mit mir schon mal, ich mache es auch allein. Und wir haben also zum ersten Mal eine Radioeinspielung gemacht. Und da haben wir gleich den Tote drin. Soll ich es mal Ich bitte darum, lassen? Wenn du es hast, ja. Nicht so lang, nur mal ganz kurz. Ne? Ja, nee, das ist ja nur ganz kurz. Ja. Man muss jetzt aber sehr gut hinhören. Ja, machen wir alle. Das ist meine Freundin. Ach, die lebt noch. So, jetzt muss man aufpassen. Ja. Da ist es. Oh. Hey. Das ist im Radio, das war ein Hörspiel. Ich wollte gerade sagen, hört sich an wie eine Schlägerei im Jenseits. Ja. Ingmar, werden wir. Ich war zu weit gerutscht hier mit. Jetzt kommt es aber wieder. Moment. So, jetzt kommt das. Jetzt kommt es. Moment. Ja. Da ist es. Ingeborg. Ju. Ja, ja, halt. Ingeborg. Jetzt hört sie mich nicht mehr. Ingeborg. Ja. Hallo. Hast du das gehört? Ja, ja, ich habe ganz viel gehört, aber ehrlich gesagt kann ich das überhaupt nicht identifizieren. Ja, ich habe irgendwelche Geräusche gehört. Jetzt lass mich dich ein paar Fragen stellen. Durch diese Entdeckung hast du Kontakt mit deinem Mann und deinem Zwillingsbruder? Mit allen. Ich habe meinen Bruder drauf. Okay, jetzt lass mich fragen. Ja. Ne? Ja, dann kommen wir ein bisschen zum Trottau. Ja. Was sagen die dir? Darf ich mal noch eine ganz tolle Stimme? Das ist meine beste. Nee, lass mal sein, irgendwas. Wir können das die über. Die kann über man aber ganz gut verstehen, deswegen meine ich nur. Nur eine Probe noch, ja? Ja, aber ganz kurz. Ja, ja, wenn das nicht geht, dann hören wir sofort den Moment auf. Da habe ich. Ingo, pass mal auf, lass das mal sein mit der Probe, weil es kommt nicht gut übers Telefon rüber. Wir hören nur Geräusche und irgendwelche Geknacke. Nein, da hört man aber die Stimme. Mhm. Die ist nur noch nicht da. Okay, lass mal sein. Meine Frage an dich war, was fragst du die? Also man kann fragen, was man will. Also ich fange an und sage, hallo, ihr Lieben, alle im Jenseits. Hier ist Ingeborg sowieso und ich würde mich freuen, ich rufe alle meine Lieben und ich grüße sie alle lieben Freunde. Und gut, und was sagen die dann darauf? Ja, und dann lässt man das Band einfach laufen und später hört man das ab, wenn man die Einspielung beendet, sagt man, man bedankt sich und sagt auch mit Gott zum Gruß oder... Ja. Was meinst du denn, was die Stimmen aus dem Jenseits dir mitteilen? Was ich wissen möchte, die Frage... Was hast du denn Besonderes schon erfahren aus dem Jenseits? Ja, deswegen, das gäbe also einen wunderbaren, schönen ganzen Abend, den ich hier erzählen könnte. Zum Beispiel habe ich auch auf den Bändern Telefon... Und ein ganzes Stückchen weiter geht hier bei mir das Telefon. Und die sagen dazwischen auch noch, wer anruft. Die sagen voraus, wenn das Telefon klingelt. Ja, jetzt geht bei dir das Telefon. Haben die dir auch vorausgesagt, dass du heute Abend im Radio bist? Radio oder so? Das habe ich gestern leider nicht gefragt. Ich hätte es machen sollen. Ja. Hätte ich gewusst dann. Ich weiß, wenn bei mir im Keller ein Becken verstopft ist oder ein Rohr, ich weiß, du stehst kurz vor einem Rohrbruch. Oder du hast die Türe aufgehabt, die Terrassentür, also über Nacht. Das sind sehr praktische Ratgeber. Ja, ne? Dann schimpfen die mit mir. Oh. Und ich habe also wunderschön. Versuch doch mal, die zu fragen nach den Lottozahlen oder so. Nein, das mache ich nicht. Also das möchte ich nicht. Auf keinen Fall. Ich möchte ihn nicht verlieren. Ich habe den Schein meines Mannes, den tippe ich immer weiter, der ist schon über 40 Jahre alt. Aber ich würde das niemals fragen. Aber man muss festhalten, dass dir das sehr gut tut. Ja. Und dass es für dich eine große Hilfe ist, auch die Trauer zu verbinden. Ganz toll. Du bist jetzt nicht mehr alleine. Nein. Und darauf kommt es an. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe schon ganz vielen Menschen helfen können, die mir geschrieben haben, jetzt, dass ich zum Jahreswechsel ganz glücklich wieder sein können. Ganz junge Leute, die also ihren Mann verloren haben. Jetzt habe ich an dich eine Bitte noch, Ingeborg. Ja? Das war jetzt nicht gut zu verstehen über das Telefon. Ist auch klar, das kann es ja auch nicht. Ja. Könntest du mir denn eine Kopie machen? Ich würde gerne mal hier jemanden, könntest du nicht jemanden schicken oder mehrere? Ich habe also zwei Kästen voll ganz guter Stimmen, die man hier... Dann würde ich Folgendes vorschlagen, wir nehmen gleich nochmal Kontakt mit dir auf meine Redaktion und dann besprechen wir das mal, ob du uns was schickst oder ob jemand vorbeikommt. Ja, und ich wollte dir noch sagen, ich habe deinen Schutzengel drauf, den Namen dann. Ich habe gefragt, wie der heißt. Wie heißt er denn? Und das können deine Mitarbeiter hier sehr gut hören. Titus heißt er. Nein. Ja, Titus? Ja, und jetzt will ich dir noch sagen, als du bedroht wurdest damals, im vorigen Jahr, glaube ich, im Herbst, da haben die gesagt, er heißt Titus, Wir stehen im Ball. Ja. Ist Titus jetzt auch hier bei mir im Studio? Denke ich, weiß es nicht. Hi, Titus. Ich bin ja nicht hellsehend. Ich mache nur das, was mir der Verein gelernt hat. Das finde ich aber toll. Das ist ein Schutzengel, der Titus. Titus ist ein schöner Name. Ja, das fanden wir auch. Ja, das fanden Mensch, wir auch. Mensch, ich danke dir für diese tolle Information. Ja. Und vielleicht werden wir uns noch eingehende unterhalten, wenn meine Kollegen mit dir in Kontakt getreten sind. Das würde ich gerne machen. Jetzt bedanke ich mich für den Anruf. Ich danke auch. Wünsche alles Gute und vielleicht kommen wir nochmal zueinander, wir beiden. Ja. Das wünsche ich dir auch, Jürgen. Alles Gute. Tschüss, Ingeborg. Vor allen Dingen. Tschüss. Tschüss. Hi, Titus. Marlies, 46 Jahre alt. Hi. Hallo. Hast du auch Schutzengel? Ich denk's. Wie heißt deiner? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich dir etwas voraus. Ruf ich mal an, frag mal nach. Genau. So, du hast jetzt aber auch bei mir angerufen zum Thema Wunder. Ja. Was ist denn geschehen? Es geht um zwei Familien, die schon jahrzehntelang verfeindet waren. Mhm. Und vor zwei Wochen habe ich gedacht, so, jetzt greife ich mir mal die beiden Familien und lade sie mal zu mir ein. Mhm. Und dann habe ich sie eingeladen und da habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Wir verstehen uns im Hause all wunderbar. Ach, ihr wohnt alle in einem Haus? Ja. Mhm. Wohnten? Ja, ich bin jetzt ausgezogen. Ach so. Und, naja, habe ich gesagt, das wieso, warum das so ist. Na ja, dann haben die mir das erklärt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lade ich die ein. Habe ich die eingeladen. Und dann habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Wir vertragen uns alle wunderbar im Haus. Mhm. Warum ihr nicht? Und dann habe ich, dann haben sie sich also erst unterhalten und so. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hol ich eine Flasche Wein. Mhm. Und dann stoßen wir an und dann vertragt ihr euch wieder. Und nun sagt bloß, das Wunder ist geschehen und die haben sich vertragen. Ja. Ich bin heute ein Herz und eine Seele. Aber weißt du, das ist ja schon sonderbar, dass die dann, wenn die so verfeindet waren, dass die überhaupt sich auf dieses eingelassen haben, das gemeinsame zu dir gehen und trinken. Ne? Das ist ja auch schon ein kleines Wunder. Ja, der eine wusste ja nicht, dass die andere eingeladen hat. Ach so, sehr geschickt, sehr geschickt. Wie lange waren die verfeindet? Bitte? Wie lange waren die verfeindet? Jahrzehntelang. Und gab es einen großen Anlass irgendwann mal oder wegen Kleinigkeiten? Ja, nur wegen Kleinigkeiten. Wegen Kleinigkeiten. Und du bist der Friedensengel. Ja. Du hast das Wunder vollbracht. Ja. Da kann man nur gratulieren. Ja, das sind auch Wunder. Ich danke für den Anruf. Aber deshalb die eine Dame, die hat einen Sohn gehabt und die sind beide leider verstorben. Mhm. Aber du hast das auf jeden Fall bewerkstelligt. Ja. Schön, dass du es uns erzählt hast. Und mach weiter so. Wenn du irgendwo Missfallen siehst, dann führe die Menschen zueinander. Ja. Tschüss, Marlies. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir den Thomas und der möchte uns auch irgendetwas zum Thema Wunder, das ist nämlich unser Thema heute Nacht, erzählen. 23 Jahre alt. Thomas? Hallo? Ja, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Thomas, was ist dir widerfahren? Ja, ich habe einen Unfall mit meiner Freundin gehabt, meiner schwangeren Freundin. Mhm. Wann? Das war vor 4 Monaten. Ja, ein Autounfall. Ja, richtig. Ja. Ich habe mich mehrmals überschlagen, bin mal Start abbekommen. Mhm. So, dann kam ich ins Krankenhaus, sofort dann danach. Hatte jemand, der da auch vorbeigekommen ist, hatte die Polizei gerufen. Und da haben sie dann meine Freundin untersucht und haben festgestellt, dass dem Kind nichts passiert ist. Mhm. Gar nichts. Ich hatte eine Gehirnerschütterung. Und meine Freundin, die hatte nur ein paar leichte Kratzer, sonst gar nichts. Mhm. Also ein Unfall, wo eigentlich etwas sehr Schlimmes hätte passieren können. Ja, doch. Also das Auto war total schaden. Der muss dreimal überschlagen. Und also wir sind mit 160 von der Straße abbekommen, ungefähr 160. Warst du schuld? Was heißt schuld? Wir sind eine sehr bekannte Strecke von uns gefahren. Es war am Regnen. Nicht auf der Autobahn. Bitte? Nicht auf der Autobahn. Nee, eine normale Landstraße. Ja, wer fährt denn auf der Landstraße auch 160 mit einer schwangeren Freundin? Junger Freund. Ja gut, ich bin... Nee, nicht ja gut. Mein Auto ist... Nee, auch nicht dein Auto. Und was? Ja, normalerweise... Naja, wie gesagt. So, ich weiß nicht, ob ich auf Grünstraße gekommen bin oder was vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es auf einmal weg. Ja, also warst du natürlich schuld. Ja, theoretisch schon. Ja, nee, nicht theoretisch, praktisch warst du schuld. Ja gut. Ich meine, wir wollen das mal nicht so wegwischen, Thomas, ne? 160 auf einer normalen Landstraße, auch wenn du Autoliebhaber bist, ist das schon ziemlich durchgeknallt, ne? Hast aber 300 Schutzengel, habt ihr da gehabt, ne? Ja gut, irgendwas. Nur wie gesagt, ich kannte die Strecke auch. Das ist doch völlig egal. Was ist das denn für ein Argument? Ich kannte die Strecke. Also wie viele Leute die Strecken kennen und hinterher im Sarg landen? Ja, nun, jetzt ist man des Besseren belehrt, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Das wird dir wahrscheinlich nicht wieder passieren, ne? Nee. Mhm. Also ich habe jetzt mir geschworen, wenn ich nochmal schnell fahre, dann nur noch alleine. Nehmt überhaupt keinen mehr mit. Nee, dann würde ich auch nicht schnell fahren. Du trägst ja nun mal auch Verantwortung. Du wirst, bist du jetzt schon Vater? Noch nicht. Noch nicht. Am Anfang 8. Monat ist jetzt. Ja. Also, dann ist es auch nicht angesagt, alleine wie ein Idiot zu brettern, ne? Alle sind wohl auf? Ja, doch. Also wir freuen uns sehr aufs Kind. Na wunderbar. Ist ein Junge soll es werden? Ein Junge soll es werden. Wie soll er heißen? Ja, das wissen wir noch nicht. Wissen wir. Wir haben noch keinen richtigen Namen gefunden. Ja. Wird sich nun was finden? Ja, sicher. Thomas, schönen Gruß an die Freundin. Ja, werde ich machen. Tschüss. Kann ich auch noch jemanden grüßen, bitte? Na gut, du bist heute mal die Ausnahme. Okay, schönen Dank. Ich grüße meine Eltern, Jens, Tim und Grube, Markus. Okay, tschüss Thomas. Okay, schönen Dank, tschüss. Karl Albert, 60 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, 59 doch. Ach, Mann, jetzt mache ich einen alten Knacker aus dir. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, schon lange versuche ich dich anzurufen, aber das war natürlich, heute Abend war das natürlich sehr verlockend. Ich kann da in Bezug auf Wunder im Dutzend aufwarten. Sag uns das, was dich am meisten beeindruckt hat. Zwei, hier schildern. Ich, 4 Jahre, 1945 im Februar, in Hameln an der Weser, Sternefahrradfahren in Kreuzfeld. Und plötzlich kommt über den Wald, du weißt, was ein Dachzügler ist, ne? Nee. Ein Tiefflieger, englischer Tiefflieger. Und sieht mich mit meiner Mutter fahren üben. Und was denkst du? Er hält voll auf uns zu. Und meine Mutter wirft das Fahrrad auf die Straße und schmeißt mich gegen den Zaun und naja, und dann sich davor und so und beschießt uns mit Maschinengewehr und Bordwaffen. Und es ist nichts passiert. Nichts passiert. Keine Verletzung, gar nichts. Keine Verletzung, nichts. Eigentlich hättet ihr sehr schwer verletzt sein müssen oder tot sein müssen. Ja, mein Großvater war, das Haus, das Dach war zerschossen. Und Bordwaffen sind ja diese 2 Zentimeter Granaten, ne? Gut. Naja, und dann 14 Tage später waren die Amerikaner, bzw. Kanadier also da. Da gibt es eine Nährmittelfabrik namens Rese. Und die haben dann, das ist ein Möttker-Konzern, nicht? Und da haben die ihr Lazarett reingemacht. Und Karl hat gekruppt, oder Karl Albert hat gekruppt, und lag dann 14 Tage oder 3 Wochen später im englischen Lazarett. Die Weserbrücke war gesprengt, nicht? Das ging also nicht. So, da haben sie dann im Lazarett gelegen. Erst wollten sie mich umbringen, und 3 Wochen später haben sie mir das Leben gerettet. Und ich habe einen Haufen Freunde, das sind Schwarze. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum ich so viele wirklich echte schwarze Freunde habe. Ich habe die fast 10 Tage nur auf dem Arm einer, bis auf das bisschen schlafen, aber es sind nur auf dem Arm einer schwarzen Stabsärztin zugebracht. Ja, kann ich mir heute nur erklären. Ja, und sie hat mir in den 14 Tagen oder in den 10 Tagen fast das Gesicht weggeküsst. Ja, das prägt natürlich fürs Leben, ne? Ja, ja, das ist... Aber du hast keine schwarze... ist bewusst geworden. Aber du hast keine schwarze Frau geheiratet später? Nein. Und dann ist mir ein Ding passiert, wie gesagt, tolle Krupp, und dann hatte ich chronische Mandelentzündung, und dann ist halt bestrahlt worden, und dann hatte ich Herzinnenhautentzündung, und eine Mitralinsuffizienz, also das ist die linke Herzklappe, war undicht. Ja. Und ich war zum Sterben schon in den Wintergarten geschoben worden. Das war in Datteln war das so eine erklärte Kinderklinik, da war ich im Krieg. Und ich weiß das noch wie heute, genauso wie dieser Jäger, so, ich träume mich auch davon. Und da war also, ich war in den Wintergarten geschoben worden zum Sterben und dann, ja, starb aber nicht. Wie alt warst du da? Warte mal, 6 war ich da. Sechs. Das war so 47, 48. Nee, 49 war das schon. Wie kam es, dass du nicht... Du warst schon 8. Ja. Wie kam es, dass du weitergelebt hast? Ich weiß es nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hieß es, morgen kommt ein Kardinal. Mhm. Zur Ölung? Nein, Kardinal. Ach, Kardinal. Kommt doch nicht irgendwie zur Ölung. Nein, der wollte krank, diese Klinik besuchen. Ich verstehe, ja. Mhm. Ja. Ja, die war auch disziplinarisch ihm unterstellt beim Bistum Münster. Mhm. Denn ich stehe da im Bett und im Kinderbett und der war zuerst bei den anderen Kindern gewesen. Er kommt zu mir rein, nimmt mich auf den Arm und küsst mich und streicht mir so das Haar und ich sage, ich bin aber überhaupt nicht katholisch. Das macht überhaupt nichts, mein Sohn, und küsst mich nochmal und setzt mich wieder in das Bett. Alles ist gut gegangen. Zwei Nein, stell dir vor, Dobian, am nächsten Tag war nichts mehr mit Sterben. Ja, das meine ich ja damit. Ja, und diese... Karl Albert, ich muss jetzt Schluss machen, weil gerade... Die Herzklappe war weg. Ja, ich muss jetzt Schluss machen. Schön, dass du angerufen hast, deine Geschichten erzählt hast, weil nämlich jetzt gleich das Fernsehen zuschaltet und ich kurz auch guten Tag sagen möchte. Alles klar. Auf Wiederhören. Jo, tschüss, Tobias. So, ihr Lieben, der Vorspann läuft im WDR-Fernsehen und jetzt werde ich mal die Nation draußen im Lande begrüßen. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Willkommen, ihr Fernsehzuschauer. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder. Ich möchte mit euch über Wunder reden. Habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Vielleicht am eigenen Leibe oder in der Familie, im Freundeskreis? Das kann was Spirituelles sein, etwas Übernatürliches. Es kann vielleicht aber auch ein fulminanter Zufall sein, dass ihr hinterher gesagt habt, das kann ja gar nicht anders erklärbar sein als ein Wunder. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, freie Nummer, kostenfreie Nummer, und die Faxnummer 0800 5678 110. Ihr gerade habt verpasst das Gespräch mit Ingeborg, mit der habe ich nämlich gerade hier im Radio schon telefoniert, und Ingeborg hat mir verraten, sie nimmt nämlich per Tonband Stimmen aus dem Jenseits auf. Sie hat mir verraten, wie mein persönlicher Schutzengel heißt. Und der persönliche Schutzengel heißt nämlich Titus. Und ich bin ganz stolz, dass er mein Schutzengel ist und ich ihn jetzt auch ansprechen kann. Und er soll in diesem Moment auch hier irgendwo in diesem Studio sein. Hab ihn gerade schon herzlich begrüßt und werde jetzt immer, wenn ich morgens aufstehe, auch immer so sagen, morgen Titus, alles klar. Und dann gehe ich dann mit ihm zusammen in den Tag hinein. Hannelore, 56 Jahre alt, zum Thema Wunder. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Titus. Ja. Also, was ist dir widerfahren? Mir geht jetzt ja schon wieder sehr gut, dass ich darüber sprechen kann. Ja. Bei mir war es, meine Eltern sind, es ist also auch schon 10 Jahre her, innerhalb von 1,5 Jahren sind mir beide Eltern weggestorben und ich war ganz traurig. Ich lebe alleine und die Eltern waren eigentlich meine Familie. Hast du mit den Eltern zusammen gewohnt auch? Nicht direkt. Ich hatte aber nach dem Tod des Vaters die Mutti häufig bei mir. Und ja, wir haben also noch Reisen unternommen. Ja, was der Vater nicht mehr mit ihr machen konnte, habe ich dann mit ihr getan. Was sie also... sie wollte sich eigentlich aufgeben. Und dann habe ich gesagt, das können wir zwei aber auch noch schaffen. Und dann haben wir das auch getan. Und eigentlich habe ich so meine ganze Kraft dann in das Leben der Mutti investiert. So, und dann ist die Mutti so, ja, innerhalb von, ja, 2-3 Tagen. Einfach, ich denke mal, ist Altersschwäche. Wie, nachdem dein Vater gestorben ist? Na, 1,5 Jahre später. 1,5 Jahre später. Ja, aber dann, sie hatte also, Gott sei Dank, kein langes Krankenlager, sondern ist dann einfach, ja, hat sich hingelegt. Ist eingeschlafen. Und ist eingeschlafen. Einfach so innerhalb von 2 Tagen. Und was für mich, was für sie sicher schön war, für dich? Ja, furchtbar. Furchtbar und traurig und ganz furchtbar. Schön. Das, jetzt heißt unser Thema heute Nacht ja Wunder. Ja, so, und dann habe ich versucht, ich bin also Krankenschwester und habe also versucht, das Ganze in Arbeit aufzuarbeiten oder aufzuarbeiten. Also dich in die Arbeit zu stürzen und mit Arbeit zu betäuben. Und habe also ein halbes Jahr sämtliche Arbeiten Urlaubsvertretung, Feiertagvertretung, alles durch. Und irgendwann war ich fertig. Und hab gedacht, doch, ich muss raus. Und bin ein, ja, hab einen Urlaub gebucht nach Mallorca. Und ja, es war auch so weit, ging das auch ganz gut. Und irgendwann hatte ich aber das Bedürfnis, ich wollte auch nicht mehr leben. Ja, ich hab, weißt du, ich hab alles versucht. Also weil schon Mutter und Vater für dich sehr wichtig waren. Das war das eigentlich... Das dein Leben war das. Ja, es war mein Leben. Und dann hast du dich erstmal mit Arbeit zugedröhnt und zugeknallt. Ja. Und dann kam das ganz große Loch und dann kamen die Gedanken an Selbst, an Selbsttötung. Und ich habe gedacht, siehst du nicht mehr... Eigentlich waren meine Eltern dadurch, dass ich eben keine eigene Familie habe. Die Geschwister haben alle Familie. Nur Hallo, ich war die Einzige. Wenn man dann in eine solche Gedankenwelt kommt, soll ich mein Leben vielleicht selbst beenden? Was ist dann passiert? Wie hast du dich weiter verhalten? Du, das ist furchtbar. Das war eben, ich wollte ja nicht. Ich lebe ja furchtbar gern. Wo war das Wunder dann? Pass auf, ich bin nach Mallorca gefahren und habe dann aber dort das Bedürfnis bekommen, ich möchte das beenden. Ja, also ich möchte auch nicht. Weiterleben. Und bin Formentor. Ist also da dieser höchste ja, Aussichtspunkt. Und plötzlich, wir sind unten losgefahren, es war Sonne. Und ich hatte das Bedürfnis, ich möchte mich runterstürzen. Wasser mag ich. Du bist dann nach oben gefahren? Ja. Was ist oben geschehen? Es war alles grau, es zogen plötzlich Wolken durch, ich habe da oben gestanden, es ist eine Brüstung, nicht höher, ich würde sagen 30 Zentimeter. Also es wäre ein kleines gewesen, darüber zu gehen. Ein Schritt. Da wir uns beide unterhalten, hat dich irgendetwas zurückgehalten, was war es? Ja, pass auf, das ist das Schlimme. Ich habe da gestanden, ich habe unten die Gischt gesehen, also dieses brodelnde Meer, und ich wollte runter. Jetzt erklär mir mal, Hannelore, wir kommen jetzt zum Thema Wunder, ne? Ich vermute, dass da das Wunder jetzt irgendwo passiert ist. Ich wollte den Schritt tun, über diese kleine Brüstung, und Domian, ich gebe dir Brief und Siegel, es hat jemand da gestanden. Und hat mich an der Schulter, ich fühle das noch heute, einfach an der Schulter zurückgehalten. Ich habe gedacht, weißt du, als wenn dich jemand massieren will. Also du hast es wirklich real gefühlt. Ganz real. Ganz real. Das war so... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute um mich rumstanden oder was. Ich für mich war alleine. Aber dieses Gefühl, und ich habe das heute noch, dieses Gefühl auf der Schulter. Was glaubst du, Hannelore, wer dieses Anfassen, dieses Gefühl verursacht hat? Ich meine, Domian, ich habe mich umgedreht und ich stand vor diesem Kreuz. Also Gott... Ja, Gott, hundertprozentig. Ich bin also hundertprozentig überzeugt, dass Gott da war. Denn wieso steht bei... Ich habe das Kreuz vorher nicht wahrgenommen. Und ich merke schon, das ist so lange her, aber das berührt dich ja heute noch ganz tief. Ich bin... Und ist dir wahrscheinlich sehr präsent, dieses Erlebnis. Ja, es ist eigentlich... Aber lass mich noch fragen, Hannelore, ging es... dir danach nicht besser? Konntest du da nicht besser leben und auch mehr so deinen Frieden auch mit dem Unglück, sage ich jetzt mal, schließen, dass die Eltern nicht mehr da waren? Ja. Ja, ne? Ja. Du hast ja quasi von oben, von wem oder wie auch immer ein Zeichen bekommen, du sollst noch leben. Und du sollst was aus deinem Leben auch noch weitermachen. Ja. Und ich bin also voll der Überzeugung. Ich habe, ich habe mich umgedreht. Und wie gesagt, ich habe das Kreuz vorher nicht wahrgenommen. Ich habe mich umgedreht und habe eigentlich gesagt, oh Gott, verzeih mir. Mhm. Ja, dass ich überhaupt den, ja. Den Gedanken gefasst hast, den oder die Überlegung hattest, da oben hochzugehen. Ja. Also ich glaube, dass wir uns alle freuen, dass sich jemand da angefasst hat, wer es auch immer gewesen sein mag. Ja, und ich meine, und Domian, ich habe, ich meine, ich bin immer, wie gesagt, von dem Beruf her schon immer eigentlich so in der sozialen Schiene gewesen. Aber ich habe das danach ganz rigoros so weitergeführt und ausgebaut. Weitergeführt und bin jetzt ganz, ganz speziell auch für eine ältere Dame da. Also hat das Ganze eine gute Wendung genommen. Ja. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir das erzählt hast, dass du es uns erzählt hast. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Das war wirklich ein Wunder, dass du so als Wundersubjektiv auf jeden Fall empfunden hast. Ich denke auch, das ist ein Wunder. Ja. Vielleicht hätte ich sonst eine große Dummheit gemacht. Von Herzen alles Gute. Ja, Domian, ich möchte noch etwas über den gestrigen Fall mit dem kleinen Kind. Mhm. Das, ich konnte die Nacht darüber fast nicht schlafen, dass sowas passieren kann. Ein sehr schlimmer Fall, der heute auch durch Fernsehen überall ging. Und sehr, sehr schlimm und sehr unfassbar. Eigentlich. Ja, ganz furchtbar. Und ich möchte auch der Mutter nur alles Gute wünschen. Ja? Das ist sehr lieb und sehr nett von dir. Ja, und vielleicht auch ganz viel Gotteskraft. Ja? Vielen Dank, Hannelore. Jo. Auf Wiederhören. Domian, tschüss. Ne? Tschüss. Unser Thema heute Nacht Wunder, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Clarissa, 19 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Clarissa, was ist dir passiert, dass du sagst, das ist ein Wunder? Also mir ist vor ungefähr 3 Jahren Folgendes passiert. Mhm. Ich war mit meinem Cousin damals nachts bei mir allein zu Hause. Mhm. Wir wohnten in einem großen Haus mit Kamin. Mhm. Der Kamin war an und über dem Kamin hing ein Zinkteller mit Jesus und seinen 12 Jüngern. Mhm. Der Kamin war an, wie bereits gesagt, und ich und mein Cousin haben uns dann entschieden, nach oben zu gehen, um Musik zu hören. Mhm. Wir haben uns dann währenddessen unterhalten über Gott und ich habe immer gesagt, ich glaube nicht an Gott, den gibt's doch überhaupt nicht, dann würde nicht so viel Schrecken auf der Welt passieren, so viel Krieg und Unglück. Mhm. Und er meint, da meinte ich noch, wenn mir Gott ein Zeichen geben würde, würde ich an ihn glauben. Ging ungefähr eine Stunde und wir haben uns entschieden, hier nach unten zu gehen. Plötzlich gucke ich an die Wand und sehe, wie der Zinkteller ganz verbrannt ist, ganz geschmolzen war und ganz, nur Jesus hing da noch. Ganz geschmolzen? Fast ganz geschmolzen. Nur Jesus war noch da und die ganzen 12 Jünger waren weg. Und das war für mich ein eindeutiges Zeichen. War denn irgendwas mit dem Kamin? Frage ich jetzt mal profan. Keine Ahnung. Mit dem Kamin vielleicht irgendwas nicht in Ordnung, dass der die Flammen schlugen oder es überhitzt wurde oder... Ich weiß es. Man muss ja erst einmal alle wirklich möglichen normalen Ursachen versuchen rauszukriegen, ne? Ehe man jetzt gleich das Wort Wunder benutzt. Habt ihr denn da mal nachgeforscht? Hast du mit deinen Eltern geredet, was es hätte sein können? Nee, wir haben uns nicht dabei gedacht. Also die Flamme war nicht mehr so groß, es hätten keine Flammen aus dem Kamin, hätten das nicht sein können. Und überhitzt war die Decke eigentlich nie dort oben. Und ich weiß, kann mir nicht denken, wie das passiert ist. Aber der Jesus war doch auch aus Zinn, hast du gesagt, ne? Ja. Nur der war übrig und die... Und die Jünger waren auch aus Zinn. Ja. Und die waren weggeschmolzen. Die waren weggeschmolzen. Schmilzt Zinn denn so schnell? Habe ich jetzt auch gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Das wissen wahrscheinlich wieder unsere Zuschauer draußen. Ich weiß es nicht. Sonderbar, ne? Und ist ganz säuberlich weggeschmolzen um den Körper des kleinen Jesus herum? Der war schon ausgewachsen. Bitte? Der war schon ausgewachsen. Na gut. Der war nicht mehr so klein. Na, natürlich. Ich meine, die klein im Sinne von, es war ja ein kleines Bild von... Ja, nicht allzu klein, aber der war das Einzige, was übrig geblieben ist. Mhm. Und seitdem bin ich gläubig. Jetzt steht Clarissa mit ihren 16 Jahren vor diesem Kamin, wo offensichtlich irgendwas nicht Erklärbares entstanden ist. Ja. Das muss dich doch tiefst beeindruckt haben, ne? Aber wirklich, ich hatte einen ganz Kribbel im ganzen Körper und ich stand da mit meinem offenen Mund und mein Cousin sagte, siehst du, da hast du's. Ja, das so, immer ein Zeichen. So sind Cousins. Ja. Siehst du, da hast du es. Das habe ich zu meiner Cousine auch mal gesagt, wenn sie Unsinn erzählt hat. Siehst du, da hast du es. Wenn es so einfach wäre, ne? Gott gibt mir ein Zeichen und schon schmilzt ein Zinnteller. Da hast du es natürlich gut getroffen, wenn es bei dir wirklich so funktioniert hat. Ne? Ja. Und jetzt gehst du fleißig in die Kirche seitdem? Nee. Nee? Ich gehe nicht in die Kirche. Für mich ist das Abzockerei. Oh. So sehe ich das und ich bete bei mir im Bett. Bei mir im Zimmer, das im ist Bett, genauso. Nicht in der Kirche. Aber auf jeden Fall, du liest die Bibel und... Ich habe die Bibel, aber gelesen ganz habe ich sie noch nicht, da bin ich noch nicht durch. Na, ist ja auch ein dickes Buch, hat ja noch ein bisschen Zeit. Kann man ein ganzes Leben mit zubringen. Na egal, man muss ja auch, man kann ja seinen eigenen Glauben finden und dann damit auch zufrieden sein und glücklich sein. Auf jeden Fall hat dieses Erlebnis eine große Ausstrahlung auf dich, ne? Ja. Und das ist das Wunder, deines, wahrscheinlich das größte Wunder, was du bisher erlebt hast, ne? Ja. Na gut, nehmen wir das mal so hin. Ja. Aber trotzdem noch die Frage, was haben denn Mama und Papa gesagt, als die nun dieses Malheur sahen, dass da was geschmolzen war? Die waren auch verblüfft. Haben die dir das denn geglaubt oder haben die gesagt, hier, ihr beiden, ihr habt da Unsinn gemacht? Am Anfang, ja. Am Anfang dachten sie, ich habe Wunder gemacht, aber ich habe gesagt, das ist wirklich so, wirklich glaubt mir, das war ein Zeichen Gottes und dann haben sie mir aber das wohl geglaubt. Mhm. Na gut, also ein gutes Ende hat es gefunden. Ja. Danke für deinen Anruf. Danke. Tschüss, Clarissa. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich, oh, das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Name. So einen Namen hatte ich noch nie hier bei fast 10.000 Gesprächen. Ben Diene, stimmt das? Ja, ganz genau. Ein schöner alter Name. Ja, glaube ich. Ja, Ben Diene, 67 Jahre alt. Ja. Auch zum Thema Wunder. Ja. Ich hörte das gestern Abend, dass du da Wunder ansprachst und da habe ich mit meinem Sohn, ich gucke eigentlich die Sendung immer, weil die für mich viel bringt, was du erzählst und was du für Ratschläge gibst und dieses und jenes, die sind sogar für mich wichtig. Mhm. Und dann habe ich versucht anzurufen, habe Gott sei Dank auch Glück gehabt und möchte dieses erzählen, was vielleicht ein bisschen zu religiös sein, aber für mich nicht. Erzähl. Ich hatte drei kleine Kinder und war vom vierten Kind schwanger. Mhm. Und so die Hälfte der Zeit, da sagte mir der Arzt auch, der hat nicht gesagt, dass das gleich eine Querlage war. Der hat gesagt, er könnte es nicht feststellen, wie das Kind liegen würde. Mhm. Aber wir müssten abwarten. Mhm. Und meine Mutter sagte immer, Mensch, sagt sie, du musst das dem Arzt sagen, das liegt doch nicht richtig, das ist doch nicht... Ja, ich sag, das soll wohl richtig liegen. Ich habe das, wie soll ich mal sagen, verdrängt oder verdrängen wollen. Und dann hatte ich auch die Schwester Maria Euthymia. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder was von gehört hast. Nee, sag mir nichts. Und das ist die Clemens-Schwester aus Münster. Die hat damals in den Kriegsjahren für Russen oder Polen und Deutschen, hat die sich hergegeben, hat alles gemacht und niemals Nein gesagt. Mhm. Und dann habe ich in meiner Not heraus gebetet, eine neuntägige Andacht, auch nach der anderen. Weil ich einfach wusste, was man mir gesagt hatte, wie das liegen sollte und dass es nicht einfach sei. Mhm. So, und dann kam es denn wohl zur Stunde der Geburt, sagt man mal. Samstagsnacht ging es los, dass das Fruchtwasser erst wegging. Und dann hat man mich gleich mit ins Krankenhaus genommen. Nein, das könnte aber nicht gehen. Ich bin geröntgt worden, alles Mögliche, aber das Becken blieb leer. Das Kind würde nicht sinken oder wie sagt man, das Kind blieb über dem Becken stehen. Mhm. Und durch alle Spritzen, alles was die gemacht haben, das Kind hat sich nicht bewegt. Mhm. Und es war eine totale Querlage. Mhm. Ein Beinchen hier, ein Ärmchen da, sowas hätten sie noch nicht gesehen. Mhm. Und dann wurde mir gesagt, es ist nur gespritzt worden, ne? Anderthalben Tag und Nacht. Und dann wurde mir gesagt, sollte das Kind, das, wenn wir Glück haben, im Becken runterkommen und das Kind so geboren werden, dann würde es nicht leben. Das müssten sie mir ganz klar und deutlich sagen. Ja. Und einen Kaiserschnitt konnten sie nicht riskieren. Warum richtig, weiß ich nicht, ob es der kleinen Kinder wegen war oder ob da was anderes war. Ja, und dann war das ab morgens 6 Uhr, ging es nochmal wieder. Da kam denn die Hebamme und sagte, Mensch, sagt, lass mal weiter hoffen, sagt, ich glaube, es fängt an zu, dass sich das Kind senkt, dass das Becken, dass es durchs Becken war. Ja, aber bis 8 Uhr wäre noch eine Chance, dann müssten sie operieren, so oder so. Ne? Aber sollte das immer wieder, hieß das, wenn das Kind so kommt, kann es nicht leben. Ja. 20 vor 8 holten sie mich im Kreissaal und um 8 Uhr ist das Kind geboren. Wie ist es geboren? Ohne gerissen, ohne geschnitten, ohne operieren, ohne alles. Und 6 Pfund. Und gesund. Und gesund. Und quietschfidel. Quietschfidel. Und dann habe ich gesagt, wie das Kind lebt. Und da sagten die, ja sicher, was haben Sie denn wohl gedacht? Und dann habe ich das gesagt. Ja, ich sage, ich hätte versprochen, der Schwester Euthymia, das nach Münster zu schreiben, zu den Schwestern, zu den Clemens-Schwestern, wenn das gut gehen sollte. Mhm. Und dann hat der Arzt und die Hebamme und auch die Schwester, die haben gesagt, nur durch ein Wunder konnte dieses geschehen. Und dass hier gebetet worden ist, das kann man sehen. Das ist natürlich eine Aussage, wenn das ein Arzt, wenn das Ärzte sagen. Ja, am Bett. Da haben wohl nachher viel spritzen müssen. Ne? Wie hieß denn, wisst ihr, das Kind dann, welchen Namen hat das Kind dann bekommen? Bitte? Welchen Namen hat das Kind dann bekommen? Petra. Petra. Und ich habe dann ein Jahr später, ja, auch dann noch wieder ein Kind geboren, ein Mädchen. Und dann nach 2 Jahren. Und dann nachher nach 10 Jahren waren die beiden Jüngsten auseinander, 2 Jungen. Und der Jüngste ist dann jetzt 23. Aber das größte Wunder war Petra. Das die hat Wunder. Auch in der Schule da einen Aufsatz drüber schreiben müssen. Die sagt heute noch, wenn man was ist, Mama, du weißt das doch, ich bin noch ein Wunderkind. Das ist ein schöner Ausdruck, ja. Ja, weil die ist einfach die Mitte. Ja. Wissen Sie, die Hälfte, die vierte. Ja, ist klar. Also auch ein richtiges Wunder. Ja. Aber so ich höre darauf. Ja. Und ich bin der Schwester Euthymia so dankbar, weil es konnte einfach nicht. Ja. Es konnte nicht. Danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ich bedanke mich auch recht herzlich, ja, dass ich durchgekommen ja, bin das ist halt und Zufall. Weil ich immer wieder Freude habe, ich kann nicht mehr gehen, ich habe meine Knochen kaputt, ich sitze im Rollstuhl, aber die Stunde abends mit meinem Sohn, die gucke ich mir immer an, weil das einfach für mich so viel bringt, wenn du sprichst und was auch. Das es geht uns doch noch wieder gut, wenn man hört, was andere Leute auch mitmachen. Also das ehrt mich sehr und ich bedanke mich für das Kompliment und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Bendine. Auch dein Team, ganz herzlichen Dank. Ich richte es aus. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Dorit, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir unterhalten uns jetzt auch über ein Wunder, ne? Für mich ist das ein Wunder. Ja. Das ist vielleicht für keinen anderen Wunder und viele tun das vielleicht auch als Quatsch ab. Aber ich denke, dass ich auch einen Schutzengel habe. Ha, auch einen. Weißt du, wie deiner heißt? Ja. Wie denn? Luzi. Luzi. Wie putzig, Luzi. Ja, aber... Woher weißt du das? Ich weiß jetzt, woher ich weiß. Ihr wisst ja, woher ich das weiß. Also Luzi ist meine Oma. Ach so. Und meine Oma ist gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Ja. Und ich habe wenig Erinnerung, aber die Erinnerung, die ich habe, das war eine ganz, ganz liebe Oma und eine ganz tolle Oma. Woher weißt du jetzt, dass sie dein Schutzengel ist, quasi? Meine Oma war sehr korpulent und dick. Und ich bin fest überzeugt, dass meine Oma öfter zu mir ins Bett kommt. Sich auf meine Bettkante setzt. Ich weiß, du lachst jetzt. Nein, es ist ja erstmal nett. Es ist ja. Also du spürst, wie sich die korpulente Oma auf das Bett setzt und das Bett senkt sich quasi ein bisschen ab. Ja. Ist das nicht gruselig? Nein. Ich würde, glaube ich, in Angst und Schrecken versetzt sein, wenn Titus sich auf mein Bett setzt irgendwann. Ja, sicherlich, aber vor Jahren, viele Jahre schon her, habe ich sie auch gesehen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, aber... Wie hast du sie gesehen? So schemenhaft oder richtig ganz real? Also vor Jahren ganz real. In deinem, auf dem Bett sitzen? Auf dem Bett. Hat sie dich angeschaut? Sie hat mich angeschaut, ganz, ganz tief in die Augen, hat mit einem Finger über meine Stirn gestreichelt und hat gesagt, es wird alles gut. Hast du diese Berührung gespürt auch? Ich habe die Berührung gespürt. Ich kann aber nicht sagen, dass es mir in der Zeit, als das geschah, dass es mir schlecht ging. Sah sie denn da so aus, wie du sie von Fotos kennst? Ja. Mhm. Von Fotos und auch in meinem bisschen Erinnerung, die ich noch habe. Mhm. Und du hast keine Angst gehabt, dass da plötzlich eine alte Frau auf deinem Bett saß? Sie war nicht alt. Na gut, aber als eine Frau, sagen wir, als da eine Frau auf deinem Bett saß. Ja. Nein, ich hatte keine Angst, weil dieses Gefühl doch irgendwo verbunden war. Mhm. Und es hört sich bestimmt jetzt lustig an für Menschen, die sowas noch nie erlebt haben. Mhm. Und ich bin auch verheiratet und meinem Mann habe ich das erzählt vor Jahren. Er hat mich auch ausgelacht. Aber hast du denn heute auch noch Kontakt irgendwie? Auch. Du siehst sie nicht mehr, sagst du? Ich sehe sie nicht mehr, aber ich merke, dass sie auf meinem Bett sitzt. Mhm. Ich merke, dass sie mir über die Stirn streichelt und übers Haar und sagt, Kind, es wird alles gut. Und tritt sie denn nur an oder auf dein Bett in Erscheinung oder auch in anderen Lebenszusammenhängen? Nein, nur auf dem Bett. Im Bett. Mhm. Und aber liebevoll. Sie sitzt dort, streichelt und sagt immer wieder nur den Einsatz, Kind, es wird alles gut. Mhm. Das ist ja euer Ehebett, ne? Es ist unser Ehebett, aber gibt es denn irgendwie mal einfach? Gleich kommt natürlich wieder ein böser Gedanke in meinen Kopf, wenn ihr beide so ein bisschen Spaß miteinander habt, ne? Sprich, wenn ihr Sex miteinander habt, schämst du dich dann nicht und denkst, die Oma sitzt da und guckt zu? Nein, nein, da denke ich gar nicht dran. Habe ich natürlich jetzt sofort dran gedacht. Nein, das nicht. Also dann wahrscheinlich ist sie ganz diskret und hält sich dann während dieser Zeit auch zurück. Möglicherweise, ich weiß. Ich kann es wirklich nicht so aber im Ernst, dein Mann hat das noch nie gesehen und gespürt, dass sich da jemand hinsetzt? Nein. Ist das denn immer, wenn du alleine bist oder auch schon mal, wenn der Mann nebenan schläft, also neben dir schläft? Auch dann, ja. Auch dann. Es war schon bevor wir uns kannten, vor 20 Jahren war das auch schon so. Mhm. Aber dann später wurde es öfter. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht aus welchen Gründen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ist es denn auch so, wenn du wirklich in Schwierigkeiten bist, Kummer hast oder Probleme hast? Nein, dass du dann, nein, gar nicht. Nee, lass mich fragen. Dass du dann sie anrufst quasi? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Also ich muss sagen, wir sind vor 11 Jahren damals aus der DDR geflüchtet und hatten hier doch eine recht angenehme und schöne Zeit schon und hatten überhaupt keine Schwierigkeiten. Mhm. Keine bewussten Schwierigkeiten, sage ich mal. Aber dort erschienen sie mir öfter, sage ich mal, so profan. Mhm. Also so kam es mir vor. Aber ich kann nicht sagen, dass wir hier gleich von vornherein Schwierigkeiten hatten, niemals. Sie und jetzt auch, nach fast 11 Jahren, haben wir auch keine nie Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil. Aber sie ist da und sagt, alles wird gut. Aber sie ist da und streichelt mir immer wieder über den Kopf und es wird alles gut. Und sie erscheint nur dir? Ja. Niemand anderem in der Familie? Nein, niemand anderem. Mhm. Und für mich ist es aber ein Wunder, weil ich in Erinnerung habe, dass ich meine Oma sehr geliebt habe. Und sie ist da. Mhm. Und ich denke, dass es mein Schutzengel ist, auf eine Art und Weise. Ja, also ich mache mich darüber überhaupt nicht lustig. Wenn du das für dich so empfindest, ist das absolut dein Ding und okay. Ich empfinde das so, dass ich viele Leute sicherlich darüber lustig machen, weil... Es klingt natürlich befremdlich, aber es ist dein Empfinden, deine subjektive Welt und darum geht es. Und ich merke auch, dass sie vom Bett aufsteht. Mhm. Also, ich kann sie nicht riechen oder irgendwas, aber ich merke, dass sie da ist. Mhm. Aber du fühlst dann ihren Finger schon, ne? Das hast du ja gerade. Das merke ich. Mhm. Auf jeden Fall, ich merke das. Also ich glaube, die beiden werden uns das nicht übel nehmen. Wir grüßen einfach jetzt Luzi und Titus, ne? Die werden sich bestimmt kennen, die beiden. Ja. So als Schutzengel sitzt man ja ab und zu mal zusammen und redet über die Menschen, was die wieder für Scheiß gebaut haben. Ja, aber ich will wirklich nicht, dass das... dass andere Menschen jetzt denken, die hat einen Schuss oder so, aber das ist wirklich, ich empfinde das so und so soll es auch nicht ganz allein da. Nee, so soll es dann auch bleiben. Du empfindest das so und du hast damit deinen Frieden und lass uns das gar nicht weiter jetzt, das musst du gar nicht rechtfertigen, das ist so, wie es ist, basta. Ja, ich denke auch. Danke für deinen Anruf. Domian, ganz tolle Sendung, ich gucke jede Nacht. Aha. Und super, mach weiter so und ich hoffe, dass das ewig, noch 50 Jahre so bleiben. Ja. Ja, dann will ich mit 90 das aus dem Altenheim dann machen. Ja, dann klappern wir uns irgendwann beide ein ab. Genau. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Tschüss. Heute ist der Abend der ungewöhnlichen Namen. Ein junger Mann, der Eike heißt, hatte ich auch noch nie so oft hier. Hallo. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Eike. Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Haben wir schon mal, siehst du. Irgendwann hatte ich schon mal einen Eike. Von ja, ja, das war zum Thema Dreierbeziehung damals. Aha. Das vertiefen wir jetzt aber nicht mehr. Nee, nee, das heute Abend ist das Thema Wunder. Mhm. Okay, also Jürgen, meine Mutter ist vor 4 Jahren gestorben und ich habe eben, während sie gestorben ist, habe ich an ihrem Bett gesessen. Da war ich auch alleine zu Hause und ich denke mal, für manche Leute ist das eigentlich eine sehr negative Situation, mit der sie vielleicht auch ein bisschen zu kämpfen haben im Nachhinein. Allerdings für mich war es im Endeffekt gesehen, im Nachhinein gesehen, eine vielleicht positive Situation. Wie kam das denn, dass du alleine warst in der Todesstunde mit deiner Mutter? Ja, wir hatten zur Zeit gerade ein Haus gebaut und mein Vater war gerade 1 Stunde zur Baustelle gefahren und ich habe bei ihr gesessen. Und ich habe gemerkt, sie hat immer angefangen, immer langsamer, immer weniger zu atmen. Das heißt, sie war schon sehr schwer krank? Ja, sie hatte Krebs. Mhm. Und ich habe gemerkt, sie hatte immer weniger angefangen zu atmen. Und ungefähr in dem Moment, wo ich ja heutzutage denke, dass sie gestorben ist, hatte ich ein wirklich sehr, sehr positives Gefühl. Und das knüpft jetzt auch wirklich fast nahtlos an den letzten Anruferin an. Mhm. Denn in dem Moment, als sie dann wirklich gestorben ist, hatte ich das Gefühl, also ich hatte nur noch den Gedanken im Kopf, jetzt wird alles gut. Und ehrlich, in dem Moment hast du den Gedanken gehabt? Ja, ich weiß nicht, wie das kam. Ich hatte ein sehr, sehr Hochgefühl. Mhm. Und also im Nachhinein hat sich wirklich auch für, also meine Geschwister vor allen Dingen und für mich hat sich sehr viel zum Guten entwickelt. Würdest du dieses, das Thema heißt heute Nacht Wunder, würdest du dieses als Wunder ansehen, dass du in der traurigsten Stunde deines Lebens dann doch so ein positives Gefühl hattest? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Denn es hat mir wirklich wieder neuen Lebensmut gegeben. Mhm. Es hat mir geholfen, über diese Erfahrung hinwegzukommen. Nun war das so ein Gefühl direkt in der Todesstunde. Mhm. Hat dieses Gefühl denn auch angehalten, die Tage, Wochen, Monate danach, oder brach dann doch schwere Trauer an? Es hält immer noch an. Ja, es gab keine Verzweiflungsphasen, Trauerphasen. Also die Trauerphase war eigentlich sehr, sehr kurz. Es war eher eine Art von Schrecken, kann man sagen, dass es wirklich so schnell passiert ist. Mhm. Allerdings. Also nach vier Jahren hält das immer noch an. Dieses Gefühl, es wird gut und das ist letztendlich ein Glücksgefühl. Ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch immer noch, dass sie immer noch um uns herum ist, um mich herum, um meinen Vater, um meine Geschwister. Mhm. Gehst du oft zu ihrem Grab auf dem Friedhof? Möglichkeit habe ich leider nicht, weil sie ist in einer anderen Stadt beerdigt. Mhm. Also es war vor allen Dingen auch so für meine Geschwister. Das war eine ziemlich interessante Geschichte. Meine Schwester hatte seit Jahren einen Job gesucht und in der Woche nach ihrem Tod hat sie einen Job gefunden. Und mein Bruder hatte seit 2 Jahren eine Lehrstelle gesucht. Und in der zweiten Woche danach hat er eine Lehrstelle gefunden. Mhm. Ich hatte zu der Zeit, habe ich sehr viel, sag ich mal, mit Leuten von der Straße rumgehangen, habe auch ziemlich viel Drogen genommen in der Zeit. Mhm. Und danach habe ich damit aufgehört mit allem. Mhm. Und es war eine sehr, sehr positive Erfahrung für mich. Wie, im Endeffekt. Wie hast du denn damals die Beerdigung verwunden? Hielt da auch das Ich bin schon gebremst, das Wort positive Gefühl zu sagen. Ich sag's, weil du es so gesagt hast. Dieses positive Gefühl auch vor bei der Beerdigung? Bei der Beerdigung selber nicht. Bei der Beerdigung war es wirklich da, das war die extreme Trauerphase. Es war vor allen Dingen auch die Schocksituation, weil die ganzen Verwandten standen drumherum. Sie waren alle todtraurig. Und siehst du da irgendwie so einen höheren Zusammenhang, dass du denkst, das hat meine Mutter, obwohl sie so früh von mir weggegangen ist oder von uns weggegangen ist, das hat sie noch alles bewirkt. Sie wollte, dass wir glücklich sind und dass sich alles zum Guten wendet. Ja, ich denke, das war ein Geschenk von ihr, ein Geschenk für uns. Mhm. Bist du auch religiös? Hat das auch da noch einen Hintergrund? Nein, nicht sonderlich. Also ich bin nicht Christ. Aber du glaubst schon, dass deine Mutter, wie auch immer, noch existiert und auch dich wahrnimmt? Ja, auf jeden Fall. Euch wahrnimmt. Mhm. Ich nehme sie auch wahr. Ja. Ja, das ist auch ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, dass einem das sehr, sehr viel Trost auch vermitteln kann, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Ja, ich denke auch, dass es vielleicht für andere Leute, die da draußen einen geliebten Menschen verloren haben, vielleicht ein wenig Hilfe und Trost spenden kann. Mhm. Danke für den Anruf, Eike. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wiederhören. Mach's gut und mach auf jeden Fall weiter so. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Nacht im Fernsehen ein bisschen kurz, im Radio wie immer. Der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder ganz pünktlich da, auch im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und wieder im Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Das heißt, dann könnt ihr morgen wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.